Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Mafia-Filme wie Der Pate oder Goodfellas konzentrieren sich oft auf den männlichen Teil der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft. Dass das auch anders geht, zeigt der Film Das Land der Heiligen. Außerdem neu im Kino, Monsieur Pierre geht online. Aber zuerst, da begibt sich Hartwig Tegeler in ein fremdes Wohnzimmer. Und draußen herrscht Krieg. Eine aktuelle und eine universelle Geschichte erzählt Philipp von Leeuw in seinem Film Innenleben. Draußen ist Krieg, Bürgerkrieg, Syrien, Damaskus oder irgendwo anders. Drinnen, das ist die Wohnung von Umm Yazan, der resoluten Frau, die nicht weiß, ob sie schon Witwe geworden ist. Aus diesem Zuhause wird mich niemand vertreiben. Niemand, verstehst du das? Drinnen gibt es manchmal Gas, manchmal Wasser. Die Vorhänge sind zugezogen, um Scharfschützen kein Ziel zu bieten. Drinnen sind Umms große Familie und die ausgebombten Nachbarn, denen die Frau eine Zuflucht geboten hat. Und im Haus sind auch Männer, die plündern wollen. Innenleben-Regisseur Philipp von Leeuw sagt, er wolle unabhängig von der Katastrophe in Syrien und anderswo, ob heute oder in vergangenen Zeiten, den Blick auf die Würde der zivilen Bevölkerung richten, die in modernen Kriegen mehr und mehr die Leidtragende ist. Innenleben, dieser bestürzende wie intensive Film über den Terror des Krieges, wird diesem Anspruch ganz gerecht. Und Hauptdarstellerin Hiam Abbas, die israelisch-arabische Schauspielerin, die schon in Die syrische Braut, Paradise Now oder Lemon Tree eine grandiose Vorstellung gab, verleiht ihrer Figur Umm ebenfalls genau dies, eine große Würde. Sie sind eine tapfere Frau. Wir sind alle tapfer. Innenleben von Philipp van Leeuw, herausragend. Der ihr Auto zertrümmert hat, war der Cousin vom Boss, sagt Domenico, der Polizist und Mitarbeiter der Richterin. Wissen Sie das oder raten Sie? Beides, meint der Polizist. Wir verpassen ihm einen Denkzettel. Ich mag diese Methoden nicht, sagt die Richterin, aber sie wird sich noch umorientieren, hier im fremden Süden. Die Richterin Vittoria kommt aus Norditalien. Und da ist im Film Das Land der Heiligen noch diese andere Frau, fest verwoben in die 'Ndrangheta, die Mafia in Kalabrien. Die Richterin will das Schweigen der Frauen brechen, weil sie weiß, dass die Ehefrauen und Mütter die Basis des verbrecherischen Systems bilden. Fernando Murakas Mafia-Thriller Das Land der Heiligen nimmt dabei ganz die Perspektive der Richterin und der von Assunta, Schwägerin vom Boss, ein. Beide sind keine Opfer, sondern in ihrer jeweiligen Welt wichtige Machtfaktoren. Im zentralen Dialog droht die Richterin der Mafia-Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder zu entziehen. Io le porto via i figli. Was bist du für eine Frau, die den Müttern die Kinder wegnimmt? Und was bist du für eine Mutter, antwortet die Richterin, die ihre Kinder umbringen lässt. Das Land der Heiligen zieht seine Dramatik weniger aus genreüblichen blutigen Shootouts, sondern aus den Konfliktlinien, die sich für die Frauen in dieser ehernen Gesellschaft auftun. Anders als in den Anti-Mafia-Filmen der 1970er und 80er Jahre oder in der vor knapp 10 Jahren entstandenen Roberto Saviano-Verfilmung Gomorra, aber gibt es in Das Land der Heiligen einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Mutter aus dem Mafia-Clan und die Richterin beginnen nicht freiwillig, aber sie beginnen miteinander zu sprechen. Das Land der Heiligen von Fernando Murakka, bei uns im italienischen Original mit deutschen Untertiteln im Kino, empfehlenswert. Ja, das Alter. Das ist ja eine Teufelsmaschine. Das Alter und das Internet. Nie hätte ich mir vorstellen können, mit Tausenden von Frauen Kontakt aufnehmen zu können. Pierre ist 80, Witwer, vermisst seine Frau, bekommt von seiner Tochter einen Laptop, nimmt online Kontakt zu einer einsamen Frau auf. Die ist wunderschön, aber viel zu jung. Und nun muss für den realen Kontakt Pierres Computerlehrer ran, denn mit dessen Konterfei hatte sich der Rentner auf dem Online-Portal verewigt. Eins macht mir zu schaffen. Das ist die Verabredung morgen. Sie haben eine Verabredung? Sie müssen für mich hingehen. Monsieur Claude und seine Töchter, die ziemlich besten Freunde, willkommen bei den Stees inklusive einem Monsieur Henri. Und dazu gibt's vielleicht Birnenkuchen mit Lavendel, inklusive wohltemperierter Drehbuchklischees und vor allem Feel-Good-Atmosphäre. Kurzum, die französischen Sommerkomödien überfluten uns wie eh und je. Jetzt ist eben Monsieur Pierre dran, gespielt vom französischen Schauspieler-Urgestein Pierre Richard. Wie alt ist sie? 31. Und durchs Internet haben Sie sich kennengelernt? Ja, Nein, nein. Viele Menschen lernen sich übers Internet kennen. Jedenfalls ist es sehr praktisch und viel romantischer, als man es sich vorstellt. Und wenn alle aus Monsieur Pierre geht online nicht gestorben sind, kriegt der junge Mann die hübsche junge Frau und der alte Pierre, der online gegangen ist, ist ein wenig zufriedener. Und wenn sie, wie gesagt, nicht gestorben sind, kommt die nächste französische Sommerkomödie. Bestimmt. Monsieur Pierre geht online von Stéphane Rubelin. Enttäuschend. Die neuen Filme Innenleben, das Land der Heiligen und Monsieur Pierre geht online.